Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 6, 538 an Goethe, Jena, 21. November 1798. Ich bitte mir die Piccolominis aus Iffland, der heute geschrieben und meinen Kontrakt ratifiziert hat, treibt mich, das Stück bald zu schicken, und so muß ich denn die Nebenstunden benutzen, ihm seine letzte Gestalt zu geben. Auch wollen wir, wenn es Ihnen recht ist, in diesen Tagen über die Theaterforderungen an das Stück übereinzukommen suchen. Es